Ein Volk stand da, Hand in Hand, zum Kämpfen fürs heilige Vaterland. Nationalen Widerstand wird es nicht geben, ganz und gar den Widerstand, dazu sind wir bereit. Nationalen Widerstand, danach darf ich streben, ganz und gar den Widerstand, denn längst ist unsere Zeit. War der Widerstand. Doch Nationalisten wird es ewig geben. Wir werden sehen, wir werden leben. Nationalen Widerstand wird es ewig geben. Ja, totalen Widerstand, dazu sind wir bereit. Nationalen Widerstand, danach nach dem Streben. Ja, totalen Widerstand, den Letzten ist unsere Schwarz-Weiß, rote Fahne!